1. Das Los der Son Josephs begann am Jordan gegenüber von Jericho und verlief ostlich der dortigen Gewasse durch die Step bis in das Gebirge von Bethel. 2. Von Bethel aus setzte sich die Grenzlinie in Richtung Luz fort und verlief weiter zum Gebiet der Arkeiter bis nach Atteroff. 3. Danach führte die Grenz westwärts hin ab zum Territorium der Jaffliteiter bis nach Unterbethoren und Giza, bever sie schließlich am Mittelmeer in Diet. 4. Auf dies Weise erhielten die Son Josephs, namlich Manas und Ephraim, ihren jüdischen Erbesitz zugeteilt. 5. Das Gebiet, das den Sippen der Ephraimiten zugesprachen Word, hat im Osten ein Grenz, die von Atteroth ader bis zum Oberen Bethoren reichte. 6. Die Grenz verlief weiter bis zum Meer, wo bei Mikmethath im Norden lag, von dort aus wandte sie sich nach Osten in Richtung Tarnas Silo in Ferti in Genoa Vorbei. 7. Von Genoa aus zog sich die Linie hin unter nach Atteroth und Narath, beruht das Stadtgebiet von Jericho und in Diet schließlich am Jordan. 8. Von Tapua aus verlief die Grenz westwärts zum Bark Kanna und Mundit ins Meer, was den gesamten Erbesitz der Ephraimitischen Sippen darstellte. 9. Zusatzlich zu diesem Kerngebiet erhielten die Ephraimiten bestimmt Stadt mit den des Huge Origin Dorfern, die innerhalb des Territoriums von Manas Largen. 10. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Kananiter aus Giza zu vertrieben, weshalb dies bis hütenter den Ephraimiten leben und zu Zwangsarbeiten werden.